Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich hab mir geschworen, jetzt bleib ich allein und kein Gefühl, verpflichtet zu sein, nie mehr. Doch irgendwann ist mal wieder alles zu spät, wenn eine wie du auf einmal vor einem steht. Maßlos, haltlos, bis sich im Kopf alles dreht. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr. Wie ich.